Mit ihrem Tod am 23. Juni 1981 ist eine wichtige Periode deutscher Filmentwicklung zur Geschichte geworden. Auch die Showszene wurde um eine singuläre und dominierende Persönlichkeit ärmer. Aber dies in Wehmut zu beklagen, das wäre nicht in Zaras Sinn. Öffnen wir stattdessen mit ihren Chansons noch einmal die Fenster ihres Wirkens. Schauen wir zurück auf den Weg ihres Werdegangs und träumen wir mit ihr, die die Herzen der heute ergrauten Generation ebenso zu gewinnen verstand wie die der jungen Leute. Träumen wir mit ihr davon, wie es einmal war. Zeit. Und ich fühle deine Küsse und der Liebe Seligkeit. Und ich hör die süßen Lieder, die wir sangen in der Nacht. Und im Traum hast du mich wieder jung und verliebt gemacht. Über uns ein Meer von Sternen, die für uns allein nur glühen, und die himmlischen Laternen werden uns zum Baldachin. Und es kommt die Nacht der Nächte, wie es sie nur einmal gibt, wo ich dir nur sagen möchte, wie zärtlich mein Herz dich liebt. Wenn ich meine Augen schließe, fühl ich selige Liebesqual, denn der letzte deiner Grüße hieß für mich, es war einmal. Aber ich kann nie vergessen, dass du mein gewesen bist, denn du hast mein Herz besessen, das dein für ewig ist. Reich mir wieder dein Ende, schenk mir Rosen und Jasmin, unsere Herzen ohne Ende sollen im Rausch des Glücks erglühen. Tausend Geigen sollen singen, dass ein Wunder heut geschah. Jubelnd soll mein Lied erklingen, denn du bist ja wieder da. Als Künstlerin war die Leander ein Phänomen, das sich aus nostalgischer Schwärmerei ihrer Verehrer nur unzureichend entschlüsselt. Der Magnetismus ihrer maskulinen Stimme, der schillernde Prunk ihrer extravaganten Garderobe und die Suggestion ihrer Persönlichkeit motivierten die ihr zulaufenden Massen, insbesondere in den 60er Jahren, zu Ovationen. Kritische Einwände gegen ihren pathetischen Stil, die übertriebenen Gesten gingen unter im frenetischen Hexenkessel der vom Trampelapplaus angeheizten Emotionen. Für ihre Fans war die Leander ein Spektakulum, das sie außer Fassung brachte. Wenn sie in ihren Showsongs mit einem Hauch von Verruchtheit gezielt die Revolution der bürgerlichen Moral zu provozieren schien, wurde sie ad hoc für alle, die sich von der spießigen Gesellschaft unverstanden und kaltgestellt fühlten, anerkannt als eine Galionsheroine der Solidarität, als ein Idol derer, die das Außergewöhnliche anbeten. Eine über alles geliebte Übermutter, begehrenswert vor allem für Männer mit homophilen Neigungen. Rosa von Praunheim hat das in seinem vom Spiegel veröffentlichten Nachruf auf die liebevoll umschwärmte Bassamsel wie folgt nachempfunden. Wenn Zara in ihren Filmen mit Tränen in den Augen ein Lied singt, verletzlich, und doch das Unglück meisternd und donnernd dagegen ansingt mit »Kann denn Liebe Sünde sein?«, dann muss man sich einfach hinlegen und sich mit ihr identifizieren. J-